Der Generalstabschef der US-Streitkräfte Admiral Crow hat heute in Moskau mit Skepsis auf die von der Sowjetunion angekündigten einseitigen Abrüstungsschritte reagiert. Die UdSSR verfüge auch danach noch über ein größeres Arsenal als alle NATO-Staaten zusammen, sagte Crow in einer Rede vor der sowjetischen Militärakademie. Es falle schwer zu glauben, dass eine so starke Militärmacht zu Verteidigungszwecken erforderlich sei, fügte der Admiral hinzu. Crow, der sich seit gestern zu einem 11-tägigen Besuch in der Sowjetunion aufhält, hatte zuvor mit dem sowjetischen Generalstabschef Mossejew ein Abkommen unterzeichnet, das gefährliche militärische Zwischenfälle verhindern soll. In dem von Unruhen erschütterten Usbekistan prüfen die sowjetischen Behörden nach den Worten von Ministerpräsident Rischkow die Forderung der Meschete nach Rückkehr in ihre georgische Heimat. Die türkischstämmige Minderheit der Mescheten war 1944 von Stalin nach Usbekistan deportiert worden. Bei einem Besuch in einem Flüchtlingslager, in dem Mescheten vor den blutigen Übergriffen der Usbeken Schutz gesucht haben, sagte Rischkow heute nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS, es werde geprüft, wie man die Forderungen der Mescheten erfüllen könne. Zugleich versicherte der Ministerpräsident, dass die Verantwortlichen für die ethnischen Unruhen der vergangenen beiden Wochen bestraft würden. Nach den Worten von Staats- und Parteichef Gorbatschow ist die Lage in Usbekistan noch nicht unter Kontrolle. Vor Journalisten in Bonn machte der Kreml-Chef heute muslimische Fundamentalisten für die Vorgänge verantwortlich. Die Zahl der bei den Unruhen getöteten Menschen wird offiziell mit 90 angegeben. Weitere 947 Personen seien verletzt worden. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der DDR-Volksbildungsminister Frau Honecker hat die Jugend in der DDR zum, so wörtlich, Kampf für den Sozialismus, wenn nötig, mit der Waffe aufgefordert. Vor einem pädagogischen Kongress in Ost-Berlin sagte Frau Honecker heute, den jungen Menschen müsse der Blick für Feinde des Sozialismus geöffnet werden. Neue Klassenkämpfe seien vorprogrammiert, meinte die Ehefrau des SED-Generalsekretärs weiter. Deutliche Kritik übte sie an der Öffnung einiger sozialistischer Staaten gegenüber dem Westen. Dort versuchten, wie sie formulierte, Konterrevolutionäre ihr Süppchen zu kochen. Die regierenden Kommunisten und die Opposition in Ungarn haben heute in Budapest nach polnischem Vorbild Gespräche am runden Tisch aufgenommen, um über die Einführung eines Mehrparteiensystems und die Modalitäten der für Mitte nächsten Jahres geplanten Parlamentswahlen zu beraten. Die Eröffnungssitzung, bei der sich eine Delegation der Sozialistischen Arbeiterpartei und Abgesandte von 9 in den vergangenen Monaten neu oder wieder gegründeten Parteien gegenübersaßen, wurde im ungarischen Fernsehen direkt übertragen. Die Beratungen sollen morgen in Expertengruppen fortgesetzt werden. Ziel der Gespräche sind nach einer zwischen der Regierung und der Opposition getroffenen Vereinbarung der Übergang vom Einparteiensystem zur repräsentativen Demokratie und die Schaffung eines Rechtsstaates mit freien Wahlen. Oppositionssprecher forderten eine vollständige Umwandlung des politischen Systems. Politisch war eigentlich bereits alles gesagt, als Richard von Weizsäcker heute Abend Michail Gorbatschow auf Schloss Augustusburg in Brühl willkommen hieß. Die Tischreden der beiden Staatsoberhäupter waren dennoch weit mehr als ein bloßer Austausch von Höflichkeiten. Sowohl der Bundespräsident als auch der Staats- und Parteichef der UdSSR benutzten diese Gelegenheit, um nach der heute Mittag im Kanzleramt von Helmut Kohl und Michail Gorbatschow unterzeichneten gemeinsamen Erklärung noch einmal auf die deutsch-sowjetischen Beziehungen einzugehen. Dabei sparte Richard von Weizsäcker zu Beginn seiner Ansprache nicht mit Lob für die Gorbatschowsche Politik des Umbaus, der Modernisierung und der Offenheit. Was in der Sowjetunion angestrebt wird und was dort geschieht, ist von entscheidender Bedeutung für ganz Europa und für die Welt. Deshalb ist bei uns das Echo auf Ihre Tätigkeit besonders groß, weil wir Ihr Verantwortungsbewusstsein für die Auswirkung Ihrer Politik auf die Welt erkennen. Der Bundespräsident bezeichnete den Besuch des Generalsekretärs der KPDSU und Vorsitzenden des Obersten Sowjets in der Bundesrepublik als einen entscheidenden Schritt auf dem Weg, den die Sowjetunion und die Bundesrepublik Deutschland jetzt zusammen eingeschlagen haben. Jedes unserer Völker muss sich in seinem Leben sicher fühlen können, ohne seine Sicherheit aus Furcht in einem Unmaß von Rüstungen suchen zu müssen. Ein solches Unmaß steigert ja nur die Furcht. Und es kostet uns menschliche Kräfte und materielle Mittel, die wir, weiß Gott, für Besseres einsetzen können und müssen. Wir brauchen Selbstvertrauen und Vertrauen in den Nachbarn. Deshalb lassen Sie uns gegenseitig Vertrauen schaffen. Richard von Weizsäcker wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die konkrete Anwendung der gemeinsamen Erklärung bereits in den heute getroffenen Vereinbarungen finde. Unsere Zusammenarbeit wird die beiderseitigen Standorte respektieren, den ihren im Warschauer Pakt und im RGW, den unsrigen in der Europäischen Gemeinschaft und im Atlantischen Bündnis. Auch deshalb wird die Zusammenarbeit offen und fair und für jedermann berechenbar sein. Sie spüren, Herr Vorsitzender, so hoffe ich, wie sehr uns Deutschen an einer fruchtbaren Nachbarschaft mit der Sowjetunion liegt und welche Genugtuung wir darüber empfinden, dass auch das sowjetische Volk ein gutes Zusammenleben mit uns sucht. Der Bundespräsident forderte alle Völker Europas auf, sich wieder auf die schöpferische Kraft des alten, aber immer wieder zur Verjüngung befähigten Kontinents zu besinnen. Sie habe schließlich auch die große Idee des in seiner Freiheit verantwortlichen Menschen, seines Anspruchs auf Gerechtigkeit und seiner ihm nicht zu raubenden persönlichen Würde hervorgebracht und der ganzen Welt geschenkt. Wenn ein europäisches Haus entsteht, mit dem in einer friedlichen Ordnung Trennungen überwunden werden, in dem also Europa wieder zusammenwächst, wie es seiner Bestimmung entspricht, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es ist meine Überzeugung, dass auf diesem Weg dem deutsch-sowjetischen Verhältnis für die Zukunft Europas zentrale Bedeutung zukommt. In diesem Geiste wollen wir zusammenarbeiten. Der sowjetische Parteienstaatschef griff die Worte des Bundespräsidenten auf und bezeichnete die Umgestaltung in seinem Lande mit ihrer Transparenz und der Klarheit der Ziele als neue Möglichkeiten für ein Entgegenkommen zueinander. Eine vielversprechende Tendenz zur Realisierung all jenes Positiven, das eine mehrere Jahrhunderte langes Miteinander und Füreinander unseren beiden Völkern hinterlassen hat, ist im Wachsen begriffen. Dies alles erlaubt es uns, nach vorne zu blicken und eine eigene Politik aufzubauen, in der man die Nachkriegserfahrung nicht einfach wegwischt, sondern sich auf sie ernsthaft und allseitig und mit Rücksicht auf die modernen Lebensanforderungen besinnt und besonders wachsam Acht gibt, dass unter keinen Umständen Situationen kommen können, die Quellen eines neuen Krieges werden. Michail Gorbatschow zeigte sich überzeugt, dass sich Bonn und Moskau bereits auf diese neuen Beziehungen zubewegen. Das hohe Niveau der sowjetisch-bundesdeutschen Beziehungen, ihre Entwicklung und Erfüllung des Ganzen mit neuem Inhalt, widerspricht niemandes Interessen. Erst recht bedroht diese Entwicklung niemanden. Zugegeben, bei klarem Verständnis dafür, welchen Platz jeder von uns in Europa und in der Weltgemeinschaft einnimmt. Im Gegenteil, unsere Zusammenarbeit kann ein Katalysator neuer Beziehungen zwischen Ost und West im Ganzen sein. Der sowjetische Generalsekretär, der dafür eintrat, dass beide Staaten den Bündnisverpflichtungen so lange treu bleiben sollten, solange dies der Stabilität in Europa diene, sprach sich für die Gestaltung eines Sicherheitssystems aus, das auf der Defensivdoktrin beruhe. Nach Ansicht von Michail Gorbatschow können die Völker der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland mit ihren riesigen schöpferischen Energien einen bedeutenden Beitrag zur Lösung der wichtigsten Aufgaben in Europa und der Welt leisten. Ein richtiger Weg setzt voraus, dass wir ab jetzt nie mehr vergessen, dass niemand seine eigene Sicherheit, eigenes Wohlergehen auf Kosten des anderen gewährleisten kann. Nur unter dieser Bedingung können wir imstande sein, über die Schwierigkeiten hinwegzukommen, die wir von der Vergangenheit geerbt haben, und in die Zukunft unserer Beziehungen aufbrechen. Henning Frank über die Tischreden heute Abend auf Schloss Augustusburg in Brühl. Wie gesagt, das politische Ereignis heute Abend in Bonn war die Unterzeichnung der deutsch-sowjetischen Erklärung über die gemeinsamen Wertvorstellungen, über das Selbstbestimmungsrecht der Menschen und über ihre Grundrechte. Für Außenminister Genscher ist diese Erklärung Krönung gemeinsamer Arbeit. Koalition und sozialdemokratische Opposition stimmten dieser Einschätzung zu. Nicht auf Schritt und Tritt, aber doch auf fast allen seinen Wegen hier in der Bundesrepublik begleitet Michail Gorbatschow seine Frau Raisa. Sie trennte sich heute von ihrem Mann, um auf dem Ehrenfriedhof für sowjetische Kriegstote in Stukenbrook einen Kranz niederzulegen. Mit ihr Frau Hannelore Kohl und Christiane Rau, die Frau des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Danach wurde Frau Gorbatschow in Köln erwartet, aber niemand wusste genau, ob sie auf eintreffen würde. Antje Delevi berichtet. Niemand wusste Genaues. Kommt er, kommt sie nicht? Bis zuletzt blieb es unklar, ob Raisa Gorbatschowa nun doch den Kölner Dom besichtigen würde oder nicht. Zwar standen schon die rot-weißen Absperrgitter parat, aber selbst die Kölner Polizei wusste nichts Genaues. Um den hohen Besuch aus der Sowjetunion nicht zu verpassen, hatten sich aber innerhalb von Minuten rund 2000 Schaulustige um das Hauptportal der gotischen Kathedrale versammelt. Ich denke, es kommt der Gorbatschow hier aus dem Dom, nicht? Wurde mir gesagt. Haben wir zufällig in die Stadt, dann haben wir gehört, dass der Gorbatschow hier hinkommt. Das wollen wir uns das mal ansehen. Weil wir zufällig hier vorbeigekommen sind, wollen wir mal warten. Ja, erstens, ich freue mich, dass ihr kommt. Ich hoffe, dass es was hilft, dass ihr Mann beeinflusst, vor allen Dingen. Ich finde sie sehr sympathisch und hoffe, dass es mehr zur internationalen Begebenheiten und Freundschaften kommen wird. Und dann endlich rollten die schwarzen Limousinen auf die Domplatte. Noch aus dem fahrenden Fahrzeug sprangen die ersten Sicherheitsbeamten. Fast wie im Film. Raisa Gorbatschowa, die Geheimwaffe des Kreml, wie sie einmal von der Pariser Zeitung Le Figaro genannt worden ist, entsteigt im schwarz-weiß gemusterten Kostüm mit passenden Schuhen und Handtasche der Staatskarosse. Und während sie durch die linke Tür des Hauptportals den Dom betritt, begleitet vom Kölner Dompfarrer Friedhelm Hofmann, strömen aus der rechten Portalstür noch leicht verwirrte Domtouristen. Während Raisa Gorbatschowa durch den Dom geführt wird, ein Tross von Schaulustigen hinter ihr her. Selbst einige Seitenportale sind noch offen geblieben. Durch sie können weiterhin Menschen ins Innere gelangen. Abgesehen von den Scheinwerfern, dem ständigen Klicken der Kameras und den finster aussehenden Sicherheitsbeamten scheint es eine ganz normale Führung zu sein. Präsident Gorbatschow hat sich ja während seines Besuchs immer wieder Pausen ausbedungen, um Kontakt mit zu Hause aufzunehmen. Die Probleme in der Sowjetunion nehmen ja keine Rücksicht auf seine Visite in Bonn. In Budapest haben heute die Gespräche am runden Tisch zwischen den Vertretern der Opposition, der Kommunistischen Partei und den vorwiegend staatlichen Verbänden, zu denen auch der Gewerkschaftsbund gehört, begonnen. Auf die ersten öffentlichen, von den Massenmedien direkt übertragenen Plenarsitzung haben die Delegationen ihre Grundsatzerklärungen abgegeben. Trocken versuchte Parteichef Karel Gross, einen sachlichen Ton anzuschlagen, wobei er allerdings jedwede Kritik an den bewaffneten Körperschaften zurückwies. Gross, dessen Delegation auch der Führer des Reformflügels der KP, Imre Pozsgai, angehört, erklärte allerdings, die Partei sei bereit, im Interesse des friedlichen Überganges zur parlamentarischen Demokratie auch über die bereits erstellten Gesetzesentwürfe zu verhandeln. Konkret geht es da um das Parteigesetz, um das Wahlgesetz und auch um den Termin für die im nächsten Jahr fälligen freien Wahlen. Er ließ allerdings keinen Zweifel darüber, dass auch über die kritischen Probleme der Wirtschaft wie über Lohn- und Preispolitik und über Schuldenmanagement Gespräche geführt werden müssten. Diesbezüglich zeigt sich die Opposition jedoch zurückhaltend. Wie es ihr Sprecher nachdrücklich unterstrich, ist sie nicht bereit, die Verantwortung für die Bankrott der Wirtschaft mit den Kommunisten zu teilen. Überhaupt gehe es ihr nicht um die Beteiligung an der Macht. Sie wolle vorläufig vielmehr eine Kontrollfunktion wahrnehmen. Der oppositionelle Block legt grundsätzlich Wert darauf, dass Regierungsbeschlüssen und Gesetzesentwürfen künftig Konsultationen am runden Tisch vorangehen. Der Sprecher, der auf politische Veränderungen drängte, sprach sich auch entschieden für die Entpolitisierung der Streitkräfte aus. Wie bekannt steht die Mehrheit der rund 62.000 Mann starken Arbeitermiliz unter dem Einfluss linksextremistischer Organisationen. Gegen die konservative Restauration sprach sich der Leiter der Delegation der sogenannten Dritten Kraft am Runden Tisch aus. Dies ist umso erstaunlicher, da dieser Gruppe auch die ultralinke Münich-Gesellschaft angehört. Auf jeden Fall scheint hier der Einfluss des sich demokratisierenden Gewerkschaftsbundes geltend zu machen, der bereits auch ein konkretes Programm ausgearbeitet hat. Sowohl bei den Vorbereitungsgesprächen als auch auf der heutigen Plenarsitzung haben sich die Beteiligten eher in Zurückhaltung geübt. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass es dabei bleiben soll. Im Gegenteil. Bereits bei der nächsten Verhandlungsrunde am 21. Juni, bis dahin wird in Sektionssitzungen gearbeitet, sind ernsthafte politische Auseinandersetzungen zu erwarten. Dabei kann die Opposition auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Führung der KP infolge der dort stattfindenden Machtkämpfe bei weitem nicht mehr einheitlich ist. Andererseits stehen hinter der Opposition keine Millionen zählenden Massen wie in Polen. Nun wollen sich aber die Reformkommunisten intensiv für die Legitimierung des Mehrparteiensystems bzw. für den erfolgreichen Ausgang der Gespräche einsetzen. Dies hat auch Parlamentspräsident Matyáš Szűrös ausdrücklich unterstrichen. Der den Vorsitz bei den Verhandlungen führt. Die zuständige Ministerin für Volksbildung, Margot Honecker, Frau des Staatsratsvorsitzenden, hat in einem Grundsatzreferat zur sozialistischen Volksbildung Stellung genommen. Harald Kleinschmidt berichtet. Sie ist die First Lady in der DDR und sie nennt sich Minister für Volksbildung, Margot Honecker, Ehefrau des DDR-Staatsratsvorsitzenden. Seit einem Vierteljahrhundert ist sie für die Bildung und Erziehung der jungen Generation in der DDR zuständig, eine eminent politische Aufgabe, geht es dabei doch nicht zuletzt um die Vermittlung der herrschenden Ideologie. Seit Wochenanfang sind 4.300 Lehrer und Erzieher in Ostberlin versammelt. Der 9. pädagogische Kongress der DDR, der erste seit über einem Jahrzehnt, wurde in Anwesenheit Erich Honeckers und fast des gesamten SED-Politbüros eröffnet. Die Rede der Ministerin füllt heute 6,5 großformatige Seiten des SED-Zentralorgans Neues Deutschland. Auch dies Ausdruck dafür, welch hohen politischen Stellenwert Referentin wie Veranstaltung genießen. Margot Honecker bevorzugt seit jeher eine deutliche Sprache und scheut sich auch nicht, Probleme offen anzusprechen. Die Antworten allerdings, die sie gibt, bleiben im Prinzip immer dieselben. Wandlung, Erneuerung, Umgestaltung, etwa im Sinne Gorbatschows, davon keine Spur. Wie in den 60er und 70er Jahren gehen ihr auch heute Begriffe wie Klassenkampf und Weltrevolution leicht über die Lippen. Allerdings räumt sie ein, dass Erziehung unter den, wie sie sagt, komplizierteren, schärferen Bedingungen des ökonomischen, politischen und ideologischen Kampfes nicht leichter geworden sei. Zurzeit, so Margot Honecker, seien alle dem Sozialismus feindlichen Kräfte auf den Plan getreten, um ihm zu schaden. Das müsse die Jugend der DDR durchschauen. Gefragt sei eine Jugend, die kämpfen könne, die den Sozialismus stärken helfe, für ihn eintrete, ihn mit Wort und Tat verteidige, wenn nötig mit der Waffe in der Hand. Sehr kritisch äußerte sich Margot Honecker auch zu Öffnungstendenzen in anderen sozialistischen Staaten. Warum, so fragte sie, sollten wir der Jugend nicht auch klar sagen, dass sie sich zu Recht Sorgen macht darüber, wenn unter dem Motto der Vielfalt Konterrevolutionäre versuchten, ihr Süppchen zu kochen. Nicht immer sei gleich durchschaubar, was einige Leute im Sinn hätten mit freier Marktwirtschaft und Pluralismus, die unter der Fahne der Umgestaltung nicht Stärkung des Sozialismus, sondern zurück zum Kapitalismus meinten. Für die DDR jedenfalls sieht Margot Honecker keinen Anlass, Konsequenzen zu ziehen. Da erhebt sich wohl die Frage, welchen Sozialismus Sie denn meinen, wenn Sie vom pluralistischen, humanen, modernen Sozialismus sprechen. Hinter Ihrem demagogischen Geschwätz verbirgt sich nur zu offensichtlich, uns die Rückkehr zu bürgerlichen Verhältnissen anzupreisen. Denn die real existierende sozialistische Gesellschaft ist eine moderne, humanistische, demokratische Gesellschaft. Zweifel an der Richtigkeit auch ihrer Bildungspolitik lässt Margot Honecker ebenfalls nicht zu. Gegen Rauditum unter Jugendlichen empfiehlt sie sozialistische Moral. Am System der allgemeinen zehnklassigen polytechnischen Oberschule in der DDR lässt sie nicht rütteln. Niveauunterschiede in den grundlegenden Bildungsanforderungen für verschiedene Schülergruppen zu planen, würde, so meint sie, der demokratischen und humanistischen Bildungsauffassung widersprechen. Veränderungen, bei denen auch gegensätzliche Positionen nicht völlig ausgeschlossen wurden, gab es allenfalls, so ist dem Honecker-Referat zu entnehmen, bei der Erarbeitung neuer Lehrpläne. Und bei der vielfach erhobenen Forderung nach unterrichtsfreien Sonnabenden fand man einen Kompromiss, der die Diskrepanz zwischen der großen Zahl der Schulferien und der wesentlich geringeren Zahl der Urlaubstage der meisten DDR-Bürger ein wenig mindert. Dort nimmt der Besuch Michael Gorbatschows seinen Fortgang nach seiner Ankunft auf dem Flughafen und der Begrüßung durch Ministerpräsident Lothar Späth ging es weiter zum neuen Schloss in die Stuttgarter Innenstadt. Dort wurden nun bereits erste Worte ausgetauscht. Lothar Späth äußerte sich zur gemeinsamen deutsch-sowjetischen Grundsatzerklärung und wir wollen uns in diese Rede einblenden. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet haben, gibt den Weg frei für eine neue gemeinschaftliche Zusammenarbeit der Völker der Sowjetunion und der Deutschen in Europa. Und ich glaube, nichts ist wichtiger als die Schlussfeststellung dieses Dokuments, die heißt, diese Politik entspricht dem tiefen und lang gehegten Wunsch der Völker, mit Verständigung und Versöhnung die Wunden der Vergangenheit zu heilen und gemeinsam eine bessere Zukunft zu bauen. Und niemand hat mehr wie Sie selbst durch Ihre Politik die Hindernisse nicht scheut, die klar und offen ist, die Voraussetzungen für diesen neuen Weg geschaffen. Der Bauplatz, auf dem wir das Europäische Haus bauen wollen, ist gewiss noch nicht in dem Zustand, dass alles von Anfang an gelingt. Stacheldraht und Mauern stehen noch auf diesem Bauplatz, aber wir müssen trotzdem anfangen, dieses gemeinsame Europäische Haus zu bauen. Und wir Baden-Württemberger sind keine Leute, die beim Bauen zusehen, ob aus diesem Bau etwas wird, sondern wir haben nicht nur eine hohe Technologie, sondern auch eine alte handwerkliche Tradition. Und deshalb wollen wir Mithand anlegen bei dem Bau dieses Hauses. Ein gut gelaunter Späth, ein gut gelaunter Gorbatschow. Das Land Baden-Württemberg, so schrieb gestern die Pravda, das Land Baden-Württemberg beherberge besonders arbeitsliebende, eifrige, unternehmenslustige und eine zielstrebige Bevölkerung. Und dort in Baden-Württemberg kann man wirklich etwas auf dem Gebiet der modernen Wirtschaftsführung lernen. Michael Gorbatschow ging indirekt auf dieses Pravda-Zitat ein. Und die können ja stolz auf ihre Leistungen sein, die Leute hier. Als das, was wir gesehen haben, der Bundesrepublik in diesen Tagen, und das, was wir jetzt hier auf diesem Platz gesehen haben, bei diesem Schloss, das sind natürlich wichtige Ereignisse. Die zeigen über große Veränderungen, die in Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern vollzogen sind. Und es ist eine Pflicht der Politiker, diese Wille der Völker zum Ausdruck zu bringen. In den neuen unseren politischen Entscheidungen. Und ich glaube, wir machen das gerade jetzt. Ich stimme vollkommen mit Ihnen überein, wie Sie die gemeinsame politische Erklärung eingeschätzt haben. Das ist natürlich ein neues Kapitel in unseren Beziehungen. Und das Gewicht und der Berücksichtigung des Gewichtes, die unsere beiden Länder in Europa und der Welt haben, ist ein gemeinsamer Beitrag für die Gesundung der internationalen Beziehungen. Gut gelaunt bereitete Gorbatschow dann das Arbeitsgespräch mit Späth vor. Unternehmer und Arbeitnehmer, so Gorbatschow, hätten für eine gute Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern gesorgt. Ja, soweit die ersten Eindrücke aus Stuttgart. Die Tonqualität an einigen Stellen bitten wir zu entschuldigen und wir gehen nun in die Sowjetunion. Der Höhepunkt der Unruhen in Usbekistan scheint überschritten zu sein. Die von den Usbeken verfolgte Minderheit der türkischstämmigen Mescheten wurde in bewachten Lagern untergebracht und zum Teil bereits evakuiert und ausgeflogen. Über den Stand der Ereignisse und Äußerungen in Moskau zur Lösung des Konflikts ein Bericht von Klaus Belde. Die sowjetische Führung Regierung will prüfen, ob die verfolgte Minderheit der Meschiten in ihre ursprüngliche Heimat an der türkischen Grenze zurückkehren kann. Das versprach Ministerpräsident Rediscov gestern Vertretern der Meschiten bei einem Besuch in einem Flüchtlingslager nahe der Stadt Ferghana. Eine Sonderkommission des sowjetischen Parlaments solle zu diesem Zweck eingesetzt werden, berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Zuständig sei die Nationalitätenkammer des Obersten Sowjet. Das Grenzvolk der Meschiten war 1944 aus seiner georgischen Heimat nach Zentralasien und Kasachstan deportiert worden. Die Aktion, bei der nach Schätzungen die Hälfte der Betroffenen ums Leben kam, wurde damals mit Spionage für die benachbarte Türkei begründet, berichtet die Wochenzeitung Moskowskije Nowosti. Die Meschiten verlangen seit Jahrzehnten die Rückkehr in ihre Heimatgebiete. Wichtigstes Hindernis war bisher, dass die Region inzwischen zur Grenzzone erklärt wurde. Die Einreise dorthin ist praktisch verboten. Erst wenn diese Barriere fallen würde, wäre der Weg frei für eine Rückkehr. Laut TASS sollen die meschitischen Flüchtlinge zunächst in verschiedene Gebiete Russlands gebracht werden, vorübergehend und auf freiwilliger Basis. Nach Angaben der Agentur und der Parteizentrum Pravda wurden seit dem vergangenen Sonntag etwa 7500 Meschiten aus dem Unruhegebiet ausgeflogen, in die Gegend von Smolensk und Bjelgorod, in Zentralrussland und in die Umgebung Moskaus. Moskowskije Nowosti befasst sich auch ausführlich mit den Hintergründen der blutigen Unruhen im Ferghana-Gebiet. In erster Linie werden soziale und ökonomische Probleme genannt. Dabei spielt die hohe Arbeitslosigkeit, besonders unter Jugendlichen, offenbar eine besonders wichtige Rolle. Der usbekische Schriftsteller Timur Pulatov spricht von 1 Million Arbeitslosen in Usbekistan bei einer Gesamtbevölkerung von rund 12 Millionen Menschen. Ein zu niedriger Preis für die fast ausschließlich angebaute Baumwolle und ein hohes Maß an Umweltverschmutzung kommen hinzu. Verschärft wird das Problem durch zunehmende Übervölkerung. Davon ist besonders das Ferghana-Gebiet betroffen. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die zahlreichen nach Usbekistan deportierten Völkerschaften von den Einheimischen zunehmend feindselig betrachtet werden. Laut Moskowskije Nowosti leben in Usbekistan unter anderem auch 300.000 Krim-Tataren und 200.000 Koreaner. Hinzu kommen Russen, Juden und Tadschiken. Die Meschiten provozierten den Hass der Randalierer offenbar zusätzlich dadurch, dass sie in leicht erkennbaren homogenen Gruppen leben und ihre Sitten und Traditionen getreu bewahrt haben. Die mangelnde Bereitschaft der lokalen Behörden, den Meschiten zu helfen, hat nach Darstellung von Moskowskije Nowosti die Pogrome erst möglich gemacht. Der Korrespondent der Zeitschrift zitiert einen Vertreter der Minderheit mit den Worten: "Wir glauben weder den lokalen Behörden noch der usbekischen Regierung. Sie haben ruhig zugesehen, als unsere Häuser in Brand gesteckt und unsere Kinder ermordet wurden. Wir glauben nur den Truppen des Innenministeriums und Moskau." Gorbatschow antwortete den Betriebsräten in diesem Sinne und die offizielle Einladung für den Besuch überbrachte dann SPD-Chef Vogel in Moskau. Werner Nass, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Hoesch Stahl AG, erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass 1971 Hunderttausende von Arbeitern des Ruhrgebietes für Willy Brandts Ostpolitik demonstriert hätten, die ihm dann den Friedensnobelpreis eingebracht habe. Wenn es nach dem Willen der Arbeiter ginge, so Nass weiter, hätte Gorbatschow in diesem Jahr die gleiche Auszeichnung verdient. Michail Gorbatschow dankte in seiner 20-minütigen Rede, die völlig vom vorher verteilten Text abwich, der Bevölkerung der Bundesrepublik noch einmal für die herzliche Aufnahme seiner Delegation und für die Solidarität, die dem sowjetischen Reformkurs in der Bundesrepublik entgegengebracht werde, der, so Gorbatschow noch einmal, keineswegs eine Abkehr vom Sozialismus bedeute. Мы не только не отказываемся от социализма, мы хотим ему придать новые качества, раскрыть его гуманный потенциал. Wir verzichten nicht auf den Sozialismus. Wir wollen dem Sozialismus nur noch neue Qualitäten verleihen und sein humanes Potenzial noch weiter zu entdecken. Gorbatschow fasste vor rund 6.000 Arbeitern in einer großen Halle des Höschwerkes, in der sonst Stahl veredelt wird, auch noch einmal die allgemeinen Prinzipien seiner Perestroika zusammen. Мы никому не навязываем свою перестройку. Unsere Perestroika binden wir niemandem auf. Перестройка нужна нам. Перестройка brauchen wir selbst. Мы знаем только. Wir wissen nur, если мы справимся со своими задачами и проблемами, wenn wir